Schönen guten Abend. Die Lese- und Gesprächsreihe, für die ich Sie hier begrüßen darf, im Namen der Freien Akademie der Künste, der Moritz-Bastei und des Germanistischen Institutes und für die ich mich ausdrücklich zu bedanken habe bei der Brauerei Krostitz. Die Zeiten sind hart. wird heute von Peter Hattling eröffnet. Katja Langemüller, Wolfgang Hegewald, Uwe Kolbe, Rutsch Klüger, Hans-Eckert Wenzel und Klaus Schlesinger werden folgen. Ein kleiner organisatorischer Hinweis: Es wird an zwei Abenden einen anderen Veranstaltungsort geben als die Moritz-Bastei. Katja Langemüller wird nächste Woche in der Kneipe Neue Szene lesen und Hans-Eckert Wenzel wird am nämlichen Orte sein. Heute, da es eine Einführung ist und Reihen werden ja manchmal auch behauptet und nicht begründet, bitte ich Sie um einen kleinen Moment Geduld, etwa 15 Minuten, für einen kurzen Überblick. Ich verspreche Ihnen, dass das nicht wieder vorkommt. Erfahrung Deutschland. Wenn wir diesem Thema Heines Nachtgedanken durch den Kopf gehen, der befindet sich schon auf der richtigen Spur. Heimat, so Peter Hertling, das ist ein vertracktes Thema. Im Grunde sollten wir ohne Beschwernis und Beschwerde über sie reden können, denn schließlich hatten wir sie alle einmal. Ob wir sie noch haben, hat mit unserer individuellen und sehr häufig mit Geschichte überhaupt zu tun. Und genau hier treffen sich die zu dieser Reihe Eingeladenen. Ein Beheimatetsein ist eben alles andere als selbstverständlich, wurzelt sehr unterschiedlich und ist natürlich sehr verschieden literarisch gestaltet. Klingt da nur an, schlägt dort schmerzhaft durch, ist in dem einen Text eher marginal, in dem anderen zentral. Ein merkwürdiges Synonym für Heimat ist ja Vaterland. Doch gehen gerade in Zeiten, wo dieses strapaziert wird, die Väter bekanntermaßen oft verloren. Und wenn solches um so vieles zu früh und zudem so völlig sinnlos geschieht, wie dies zwischen Endsieg und Endlösung der Fall war, muss ihnen nachgefragt werden, um den Mangel an Erinnerungen, der zudem zu misstrauen ist, beizukommen. Wie es Rutsch Klüger, Peter Hertling und Klaus Schlesinger in Trauer und Wut, in nachgetragener Liebe und fragender Annäherung unternehmen. Während Klaus Schlesingers Kinderblick trotz aller Kriegs- und Nachkriegsanarchie ein in Berlin verwurzelter ist, huscht durch die Zeilen Peter Hertlings immer wieder das von Krieg, Vertreibung und Flucht gehetzte Kind. Beide lernten schnell, die Erwachsenen zu durchschauen und ihre eigenen Wege zu gehen, durchaus auch mit krimineller Energie. Ein gewisser Hang zur Anarchie wird bleiben. Oder es ist gar von einer Kindheit zu lesen, die nicht nur das Land der Herkunft, sondern schlicht die Existenzberechtigung in Form von Endlösung, Shoah oder Holocaust oder wie auch immer man dieses Verbrechen nennen mag, verweigerte, wie dies Rutsch Klüger erfahren musste. Gemeinsam ist ihnen aber ihre Verwunderung und ihre Verwundung über die eben noch endsiegenden Deutschen und die Intensität, mit der jene sich ihre Stunde Null herbeiverdrängen konnten. Dir werden wir beibringen, Börschel, errechter Demokrat zu werden, wird der 12-jährige Peter Hertling kurz nach Kriegsende von einzigen Durchhalteoffizieren angeraunzt. Von einem letzten Kontakt mit denen im KZ berichtet Rutsch Klüger. Sie gingen mitten durch die Stadt, mitten auf der Fahrbahn, in vollem Tageslicht. Und rechts und links von mir standen Menschen, Männer und Frauen, auch Kinder, und sahen beiseite. Oder verschlossen ihre Gesichter, sodass nichts eindringen konnte. Wir haben unsere eigenen Sorgen, behelligt uns bitte nicht mit humanen Ansprüchen. Als die Amerikaner kurz darauf einmarschierten, hatte niemand je was gesehen. Und gewissermaßen stimmte es sogar. Was man nicht wahrnimmt und aufnimmt, hat man tatsächlich nicht gesehen. Die Stadt, so ist in Peter Hertlings letzten Roman »Große kleine Schwester« zu lesen, schien den Krieg nicht erlebt oder schon wieder vergessen zu haben. Die Nach- und Hineingeborenen lernten vor allem im östlichen Teil, wohl unter anderem auch, weil man dies nicht verlassen durfte und die Reibungen zwischen Anspruch und Alltag unausweichlicher waren, das heimatliche Nachkriegsland als so unerträglich zu empfinden, dass manche es verlassen musste. Mehr oder weniger lang währte der dennoch unternommene Versuch, Lösungen von innen zu finden, was bekanntermaßen scheiterte. Katja Langemüller, Uwe Kolbe, Wolfgang Hegewald und Klaus Schlesinger reisten schließlich aus der DDR aus. Wer blieb, kannte das Gefühl von halb und halb, wie ein Wenzeltext überschrieben war, und versuchte weiter zu existieren. Hans-Eckard Wenzel bevorzugte hierfür die Clownsmaske. Doch gehören die Clowns erschossen, wie das Resümee eines seiner Choräle lautet, ein anderes, sie haben uns beschissen. Doch auch die Ab- und Ausreißer verheißt nicht unbedingt eine An- und Zukunft. Die Wahl zwischen der BRD und der DDR, so Klaus Schlesinger, über die Schwierigkeit, Westler zu werden, war mir schon immer vorgekommen wie die Wahl zwischen Pest und Cholera oder zwischen der luxuriösen und der gemütlichen Grube. Von solcher Art Misere könnten bei Uwe Kolbe für den Anfang eher die Vers als die Essays. Ich aber suche, endet dreistem Wahne, ein undeutsch und drum ungeteiltes Land, gleich weit entfernt von Daimlerland und Preußen. Auch bei Wolfgang Hegewald können weder das Zaunkönigreich hinter der dornigen Hecke noch der westdeutsche Wirtschaftsriese vaterländische Gefühle wecken. So nimmt es nicht Wunder, wenn dessen Jakob Oberlin die Kunst der Heimat, wie der zweite Titelteil heißt, offenbar nur dadurch zu beherrschen vermag, indem ein anderer der Heimaterde verbunden bleibt. Und zwar ganz wörtlich und höchst körperlich. Während Jakob Oberlin aufbricht, rutscht dessen alter Ego Niklas Scheuner in ein offenes Grab, um als Begrabener weiterzuerzählen. Auch eine Perspektive. Ein surreales Erzählgeflecht, eine Webart, die auch Katja Langemüller bevorzugt. Auch hier ein Weggehen und dabei bleiben und da bleiben. Auch hier zwei Erzählfigurinnen, muss man heutzutage wohl sagen. Zwar reißt der Titelheld Kaspar Mauser aus, doch kommt er nicht an, da er sich sowohl der staatspapierenden Ankunftsbestätigung als auch der Sprache verweigert. Während die eine Busenfeindin geht, bleibt die andere ihrer Existenz verhaftet. Doch wie kann man heimatlich werden in Ländern, wenn in dem einen das geschriebene Buch nicht gedruckt und in dem anderen nicht gelesen wird? Im Osten, notiert Klaus Schlesinger, war das Schreiben ein politisches, im Westen ein existenzielles Risiko. Auch ergaben sich im Laufe der erneuten Lektüre ganz andere, durchaus unerwartete und höchst merkwürdige Berührungen. Was da zu finden ist, und hier treffen sich bei aller sonstigen Verschiedenheit nicht nur poetologische Züge Peter Hertlings, mit denen Wolfgang Hegewalds, hätte man so kaum besser erfinden können. So berichtet beispielsweise ein Brief über ein verblüffendes Ergebnis jüngster Recherchen. Das Haus, das in Peter Hertlings Roman Eine Frau beschrieben wird, stellt sich als jenes heraus, in dem Wolfgang Hegewald das Licht der Welt erblickte. In dessen obskuren Nest wiederum tauchen, gut getarnt und deshalb nur vermutlich, Uwe Kolbe und Katja Langemüller als silvesterliche Klosterbesucher auf. Ein Roman ist schließlich kein Steckbriefkasten, so Hegewalds Nachsatz, dessen Vorsatz allerdings für Verwirrung sorgt. Vorsätzlich, so steht zu vermuten. Wilhelm Müllers Wandererlied, durch Schubert berühmt geworden, ist in den Texten von Peter Hertling als auch denen von Hans-Eckard Wenzel zu hören, wie überhaupt für beide Dichter das Musikalische ein konstituierendes Moment ist. Fremd zog ich ein, fremd zog ich wieder aus. Ich bin lieber fremd als vertraut, heißt es auch bei Katja Langemüller. Deren Kaspar Mauser verstummt, aus der Welt will er sein. Verstummen und Schweigen haben auch bei Peter Hertling und Ruth Klüger eine existenzielle Dimension. Der ganz und gar nicht stumme Berliner Kiez, sondern lärmige und quirlige hingegen, scheint für einige tatsächlich die Möglichkeit eines Vertrautseins, eines Grundes bereitzuhalten. Ein geradezu magischer, vielleicht auch manischer Ort. Eine verhexte Gegend, von der bei Klaus Schlesinger, Katja Langemüller und Uwe Kolbe die Rede geht, plaudernd und fluchend, voll Liebe und Hass und Hassliebe. Dass auch dies nicht unproblematisch ist in dieser Halb- und Halbstadt, wie es bei Wenzel heißt, versteht sich von selbst. Das Weggehen schwingt stets mit und die Trauer darum, die Irritationen im mauergeteilten Berlin ebenso wie in der nun gewendeten und vereinten Stadt. Klaus Schlesinger und Katja Langemüller sind von diesem Ort nie losgekommen. Ob es Uwe Kolbe gelingen wird, ist nicht nur Anfang Dezember, so ein Berlin-Gedicht, fraglich. Dich gibt es nicht, du schweigst aus voller Kehle, du kotzt Kinder aus, statt zu gebären. Wo du gehst, ist mit Fremden, grindiges Tier. Wie konnte ich dich einmal lieben? Nach dir lieb ich keine mehr. Und noch eines vereint die hier Lesenden. Sie sind glänzende Essayisten, ob sie nun ihre Blicke auf deutsche Zustände oder deutsche Literatur richten. Einige von ihnen sind auch Lehrende in Sachen Kunst, Literatur und Schreiben, zeitweise wie Peter Hertling oder Katja Langemüller, als Seminarleiter für kreatives Schreiben wie Uwe Kolbe in Tübingen und Wolfgang Hegewald in Hamburg, oder als berufene Germanistikprofessorin wie Ruth Klüger an der California University und der von Göttingen. Selbstredend spukt bei einem Thema Erfahrung Deutschland der Zeitgeist heftig durch die Zeilen und starrt mit durchaus disparatem Blick auf den vielbeschworenen Millenniumswechsel. Im Unterschied zu den Computern können die Menschen eben nicht auf ihre Jahr 2000-Kompatibilität hingecheckt werden, nur die Reiseveranstalter sind aber ungetrübter Freude. Fang an, wirft eine Lauterbacher Strophe Peter Hartlings dem Leser zu, Regenfäden zu flechten. Das Gebirge weicht zurück und unser Zeitalter braucht seinen Vorhang. Doch will sich diese Lesereihe bewusst nicht als eine der zu erwartenden 2000er Redereien verstehen, deren wird es genug geben. Von diesem Pott aus lässt sich sicher manches anders betrachten. Solche Art Rückblicke mögen die klügeren sein. Ob sie die genaueren Einblicke sind, ist zumindest fraglich. Schauen wir ein Jahrhundert zurück, auf die Jahre 1898-99, so würden es selbst bei Autoren wie Theodor Fontane, Thomas Mann, Hermann Hesse, Marie von Ebner-Eschenbach oder Rainer Maria Rilke oft genug die inzwischen eher als Nebenarbeiten bewerteten Texte sein, die uns einen Jahrhundertblick eröffnen sollen, ganz zu schweigen davon, was dabei zu ignorieren wäre. Auch geben die Halbjahrhundertdistanz zu 1949, dem Gründungsdatum der beiden Deutschländer, und die bald anstehenden Dezenniumsfeierlichkeiten zur Wiedervereinigung einen besonderen Resonanzraum. Ein knappes Jahrzehnt ist vergangen, seitdem sich der Nachkriegszustand der beiden Deutschländer entscheidend veränderte. Dass jene Halbheiten für den Rest der Welt bis dato ganz in Ordnung waren, kann nicht verwundern. Das Ganze hatte schließlich nur ein Menschenalter gebraucht, um in zwei Kriegen dem Grauen neue Dimensionen zu geben. Weltkriege, Deutschland als Globalisierung, als Pionier der Globalisierung der besonderen Art. Danach behauptete die eine der Deutschlandschaften fortan, das eine Deutschland zu sein, und es nannte sich auch mit größter Selbstverständlichkeit so. Klaus Schlesinger erinnert sich zum Beispiel an die Sportreportagen. Auf Platz 1 kam Schulze aus der DDR, bester Deutscher war Meyer, der Platz 7 belegte. Es war ja nie böse gemeint, so Uwe Kolbe über jenes Selbstverständnis. Wie lange ich denn nun schon in Deutschland sei, wo ich doch aus der DDR käme? Krönung war dabei die Frage einer Westberliner Verwandten, als ich sie von einer Westberliner Telefonzelle aus anrief, wie lange ich denn jetzt schon in Berlin sei. Mein Leben lang, liebe Tante. Das andere der Deutschländer gab sich inzwischen als historisch missioniert aus. Allein waren für ein solches Sendungsbewusstsein die Mittel zu knapp und die Drangsale zu groß. Als dann zur Verblüffung des einen, das paradoxerweise ja immer behauptete, das andere, gleichwohl es das ja gar nicht gab, zu missen, plötzlich eben dieses andere doch wieder zu dem einen wollte, um dann eins zu werden, Deutschland eben, schien den Deutschen bei allem Überschwang keineswegs hymnisch zumute zu sein. Hymnen nämlich, so lehren uns die Etymologen, haben etwas mit Überschwang zu tun, doch ging eben genau jener in dieser Nation bisher immer gründlich schief. Kein Wunder also, dass sich auch der Umgang mit den Nationalhymnen so merkwürdig gestaltete. Der Deutschland gern als einig deklarierende Text des anderen schien eher für das eine zu stimmen, sodass man tunlichst auf den Wortlaut zur Gänze verzichtete. Doch gab es auch in dem Lied des einen so manche Zeile, die es wegzulassen galt, wollte man zum Beispiel die Nachbarn nicht wieder nervös machen. Aber auch die anderen Verse repräsentierten eine Mentalität, Wein, Weib und Gesang, die schon einem Hamlet peinlich war. Im Vorfeld der Wiedervereinigung verschickte die Zeit eine Umfrage über ihrer Meinung nach drei relevante Symbole für das neue Deutschland. Der Name, die Hymne und der Nationalfeiertag des künftigen Staates sollten vorgeschlagen werden. So etwas wurde tatsächlich einmal diskutiert. Wie wir wissen, fiel allein bei Letzterem eine neutrale Entscheidung. Weder Dichter noch Denker verhalfen ihrem Volk aus dem Dilemma von Inhalt und Form, sodass wir unter anderem weiterhin mit einer historisch, geografisch, politisch, mental mithin ästhetisch eher fragwürdigen Textgestalt Vorlieb nehmen müssen. Selten ist es der Kunst gegeben, historische Konstellationen tatsächlich zu spiegeln. Der sonst geschmähte Begriff scheint hier sein Recht zu behaupten. Ein Fragment, das keines ist, hat aber etwas Schauerliches, um mit Fühmann zu reden. Jener sah das Schauerliche unter anderem dann als gegeben, wenn die Relikte der Vergangenheit ins Gegenwärtige ragen und einen Höllenbezirk der Surrogate schaffen. Immer, wenn zum Sendeschluss die Melodie des Deutschlandlieds erklingt, bekennt Klaus Schlesinger, geht es mir wie vielen Leuten meines Alters. Mir stellen sich die Haare im Nacken auf. Ich höre unweigerlich, dass mit dieser Hymne ein zwillingshaft verbundenes Horst-Wessel-Lied folgen. Natürlich kann man diesen Zustand auch ins Positive wenden. Welche Nation sonst erinnerte mittels hymnischen Abgesanges an das Fragwürdige seiner Geschichte? Vielleicht sind wir doch kein normales Volk. trotz aller beschwörenden, traunenden Walzer-Takte, die jüngst in multimedialer Instrumentalisierung erklangen. Nein, auch die hier Eingeladenen haben sich dieser historischen Aufgabe nicht gestellt, zugegebenermaßen ein solches Ansinnen kaum ernsthaft gestellt werden kann. Von all jenem aber, von dem hier die Rede war, sprechen ihre Texte. Vom Fremdsein und vom Kömmling, vom Weggehen und Nicht-Ankommen, von Aufbrüchen und Abbrüchen, ob fragend oder zornig, poetisch oder prosaisch, ob im anekdotischen Detail oder der essayistischen Reflexion, in den Metaphern der Verse oder im bogenschlagenden Roman, ob in bis zum Sarkasmus getriebener Ironie, in artifizieller Distanz oder mit sich zugebender Melancholie. Wenn es gilt, Lesungen zu eröffnen, so steht der Begrüßende immer vor dem Dilemma, dass ihm der Satz »Ich freue mich, Herrn X, Frau Y begrüßen zu können« als höfliche Hülse den Hals verrenkt. Was also tun, wenn man sich doch tatsächlich freut? Zum Beispiel, dass die Autoren und Autorinnen sofort zusagten und dass es diese Autoren und Autorinnen sind, die zusagten. Und dass es Peter Hattling ist, mit dem ich nun nicht nur eine Lesende, sondern auch übrigens fast auf den Tag genau und am gleichen Orte 10-jährige persönliche Bekanntschaft verbindet. Tja, also dass es Peter Hattling ist, der diese Reihe eröffnet, freut mich. Es gehört zu dieser Reihe, dass jene Studentinnen und Studenten, die an einem Seminar in Halle teilgenommen haben und ein halbes Jahr lang mit großem Engagement geackert haben, hier auch einen kleinen Einführungsvortrag zu den einzelnen Autoren halten. Wie gesagt, ich verspreche Ihnen, das war das einzige Mal, dass Sie von mir so etwas hören mussten. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Bitte um 2-3 Minuten Geduld für die Susanne Wolf. Und ich wünsche uns allen spannende Lesungen. Peter Hattling wurde 1933 in Chemnitz geboren, lebte ab 1941 in Olmütz, bis die Familie 1945 nach Zwettl in Niederösterreich flüchtete. 1946 siedelten die Hattlings nach Nürtingen um. Schon sehr früh verlor er seine Eltern. Nach Abbruch des Gymnasiums 1952 übte Peter Hattling eine kurze Fabriktätigkeit aus und besuchte danach die von Grieshaber begründete Bernsteinschule. Noch im selben Jahr begann er seine journalistische Tätigkeit, die ihn aus der Lokalredaktion der Nürtinger Zeitung über die Redaktion der Heidenheimer und der Deutschen Zeitung 1962 zur Zeitschrift Der Monat führte. 1967 wurde er Cheflektor des S. Fischer Verlages in Frankfurt. 1970 legte er die Redaktion des Monats nieder und 1973 schied er aus der Geschäftsleitung des Fischer Verlages aus, um freischaffender Schriftsteller zu werden. Peter Hattling ist zweifellos einer der produktivsten deutschen Autoren. Sein erstes Buch, der Gedichtband Poeme und Songs, erschien vor nunmehr 46 Jahren. Seither war er so schreibaktiv, dass seit 1997 bei Kiepenheuer und Witsch eine neunbändige Ausgabe seiner gesammelten Werke herausgegeben wird. Im vergangenen Jahr erschienen von ihm der Roman Große kleine Schwester, das Theaterstück Mölchinger Winterreise, die Essays, Notenschrift, Wörter und Sätze zur Musik und der Gesprächsband Das andere Ich. Ein großer und wichtiger Teil seines bisherigen Schaffens wird bei der Zusammenstellung der Werksausgabe leider nicht berücksichtigt. Seine Literatur für Kinder. Meine erste Lesebegegnung mit Peter Hattling war seine Rede Die Wirklichkeit der Kinder, die er 1969 anlässlich der Verleihung des Deutschen Jugendbuchpreises hielt. Sie machte mich, eine bereits halbwegs erwachsene Leserin, neugierig auf die Umsetzung seiner Ansprüche an ein Kinderbuch, nämlich die Realität nicht zu verharmlosen, Gegensätze nicht harmonisierend und damit unglaubwürdig aufzulösen und Kinderunglück nicht zu bagatellisieren. Ich las die Geschichten Hirbels und Theos, Omas und alten Johns und war begeistert. Es funktionierte. Peter Hattlings Schreibintentionen gingen auf. Er erklärt Vergangenheiten und wehrt sich so gegen die um sich greifende Geschichts- und Heimatlosigkeit. Auch wenn dies vielleicht einen furchtbar ernsten Eindruck erweckt, spart er in seinen Büchern für Kinder den Witz natürlich nicht aus. So lässt er den Hirbel, die Hühner des verhassten Heimhausmeisters, hypnotisieren und alten John und Tante Tilly wunderbar auf Brinnerisch fluchen und meckern. Einige seiner Kinderbücher sind seit vielen Jahren Bestandteil der Schullektüre. Und die positive Resonanz der lesenden Kinder, allein zu Ben liebt Anna, das eine Auflage von 1 Million Exemplaren hatte, erhielt er 40.000 Lesebriefe, bestätigt die Richtigkeit und Notwendigkeit seiner konsequenten Realitätsforderung. Das Wunderbare seiner Bücher ist die Emotion, die seine Figuren dem geschriebenen Hintergrund entwachsen lässt. Sie werden lebendig. Man lebt mit ihnen, geht mit ihnen, hasst und liebt mit ihnen. Peter Hertling gehört zu den Autoren, die in wenigen Sätzen eine den Leser bannende Atmosphäre schaffen können. Als Beispiel sei hier eine der mir liebsten Stellen seines Romans Herzwand zitiert. Es hat zu regnen begonnen. Der See sprüht unterm Tropfenschlag. Ich trete auf den Balkon und halte die Arme hinaus. Seinem wichtigen und umfangreichen Werk entsprechen viele Auszeichnungen und Preise. Er ist Mitglied des Pen-Clubs, der Akademie der Künste in Berlin, der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Für seine literarischen Leistungen wurde ihm 1994 der Titel eines Professors HC verliehen. In diesem November wird Peter Hertling 66 Jahre alt. Darf man Schlagern Glauben schenken, können wir uns auf viele weitere Romane und Geschichten, Essays, Reden und Gedichte freuen. Ich danke. Ehe ich Ihnen aus dem Roman Große kleine Schwester 3 Passagen vorlese, möchte ich, damit Sie nicht allein gelassen sind mit diesen Einzelstücken, ganz kurz das Thema oder die Themen des Buchs umreißen. Das Buch erzählt von 2 Frauen. Es erzählt deren Lebensgeschichten vom Anfang bis zum Ende. Die Frauen heißen Lea und Ruth. Ruth ist die Ältere, eine sperrige, knochige, etwas schwierige Person, die nie heiraten wird, die Liebschaften hat, mit denen sie nicht ganz zurechtkommt. Und als Gegenstück gibt es die Lea, das ist eine strahlende, fröhliche, naive, rothaarige Frau. Die Ruth hält die Lea für ein bisschen blöd, aber das schadet der Lea nichts. Sie wird heiraten. Was und wie das ausschaut, sage ich gleich. Das Leben dieser beiden Frauen wird geprägt von ihrer Herkunft und von der Geschichte Mitteleuropas. Denn sie werden geboren in einer Stadt, die heute Brno heißt, Brünn hieß, zu einer Zeit, in der Brünn noch zu Habsburg gehörte, zu Österreich. Sie werden geboren in einer Gegend, in der eine Möglichkeit ausprobiert wurde, eine gesellschaftliche, die sich als Unmöglichkeit erwies, aber in gewisser Hinsicht, vor allem auch im literarischen Niederschlag, eine Art Utopie gewesen ist. Es ist eine Gegend, in der Tschechen, Deutsche und Juden nebeneinander, miteinander und gegeneinander lebten, je nachdem. Für Lea wie für Ruth war es selbstverständlich, Tschechisch zu sprechen. Es war selbstverständlich, dass ihre beiden engsten Freundinnen, die Mitzi und die Sarah, Jüdinnen waren, was sie gar nicht in Acht nahm, denn der Vater der beiden, Mitzi und Sarah, war der Eigentümer der Fabrik, in der der Vater von Lea und Ruth Direktor war. So war dieses Gemisch an Sprachen, an Gefühlen, an Emotionen erst einmal ein Stück Kindheit. Das, und nun redet ständig die Zeit hinein, von vornherein sich änderte. 1914 brach der Erste Weltkrieg aus. 1918 hörte er unter großen Opfern auf. Die Tschechische Republik wurde von Masaryk gegründet, ein wahrhaft weisen Staatsmann, der allerdings eines nicht ganz in den Griff kriegte, das war die Minderheitenpolitik, vor allem mit den deutschen Rändern im Norden, in den Sudeten. Dies alles focht die beiden überhaupt nicht an. Der Vater war weiter da, der Herr Ribasch war weiter da. Es ging alles weiter gut, in Anführungszeichen. Die Ruth hatte weiter ihre kleinen und großen Liebschaften. Die Lea heiratete einen Tschechen, Jiří Pospíšil, Sohn aus einer durchaus vermögenden Familie, der eigentlich nichts tat, als auf kleine Elfenbeinblättchen Bilderchen zu malen von schönen Damen aus dem Rokoko. Oder was seine zweite Leidenschaft war, der böhmischen Musik zu huldigen auf Schellackplatten oder im Konzertsälen von Smetana über Dvořák bis Janáček, der ein Brünner war. Dann allerdings ändert sich alles. 1939 marschieren die deutschen Truppen ein. Es wird ein Protektorat Böhmen und Mähren von den Nazis gegründet. Heydrich wird einer der bösen Todesengel dieses Landes. Und in die Familie Böhmer, so heißen die Mädchen, die Frauen, bricht die Zeit insofern ein, als sie die Familie zerreißt. Die Lea ist mit ihrem tschechischen Mann plötzlich in die Ecke gedrängt. Die Ruth schließt sich mit großem Vergnügen und lauthals den einmarschierenden Deutschen an, ihre Mutter auch. Die Ruth wird Wirtschafterin auf einem Flugplatz. Und die Ribas, wenn sie nicht die Mitglieder der Familie, die noch fliehen konnten, weil sie nicht geflohen sind, werden nach Theresienstadt gebracht und von dort nach Auschwitz und umgebracht. 1945 marschiert die Rote Armee ein und die Deutschen werden vertrieben. Lea darf bleiben, denn sie ist ja Tschechin. Eine Weile, ihr Mann stirbt und sie geht dann auch. Und diese Dreieinigkeit, die ein Dreivierteljahrhundert vorher noch ein europäischer Traum gewesen war, endete in Blut, in Traurigkeit, in Melancholien, in Heimatlosigkeiten und was auch immer noch. Jetzt kommt das dritte Thema und damit bin ich schon am Ende. Die beiden Frauen treffen sich als Flüchtlingsfrauen in einer kleinen schwäbischen Stadt wieder und leben von da an zu zweit in einer verrückten Symbiose bis zu ihrem Tode miteinander. Es ist eine Weiberehe, unheimlich in vielen. Ich habe manchmal, wenn ich das schrieb, auch an Beckett gedacht, an die Sprachlosigkeiten, an die Minimalisierung von Gefühlen und Bewegungen. Die wussten nach 20 Jahren selbstverständlich, was die andere sagen wird. Das wusste die immer im Voraus und sie wusste auch schon die Antwort drauf. So waren auch die Gespräche eigentlich keine Gespräche mehr, sondern Rituale. Und dennoch war da eine Liebe und eine Erinnerung, die diese Rituale wenigstens einfärbte. Dies geht durch das Buch durch und formalisiert das Buch, denn das Buch ist zweisträngig geschrieben. Es gibt die Kapitel der alten Weiber, die sind nummeriert und haben keine Titel und sie werden jeweils abgelöst von erinnernden Kapiteln, Schüben, Erinnerungsschüben, wobei jeweils die eine Ruth oder Lea dran ist. Diese Kapitel haben Überschriften. Ich lese Ihnen zuerst ein erinnerndes Kapitel vor. Sie werden merken, dass ich hätte das nie erwartet, dass allein durch einige Sätze in dem Kapitel mit einem Mal alles auf entsetzliche Weise aktuell werden kann. Mitzis Hut. Der Krieg begann mit Mitzis Hut, nicht auf den Tag genau. Schon seit Wochen wurde vom Krieg geredet. Es schien Lea, dass alles, was sie hörte, lauter furchtbare, unverständliche Geschichten von Schiffen, die mit Kanonen auf Afrika schossen, vom ermordeten Thronfolger, von Attentätern, dass alle diese Geschichten sie und das Haus veränderten. Selbst die Wörter wurden verrückt, rutschten aus einer Bedeutung in die andere. Wir werden, hat Vater gesagt, er stand breitbeinig vor dem Bücherschrank, sein Kopf war rot angelaufen. Nein, nicht wir. Die Welt wird diesen Tag als Einschnitt erkennen, diesen 28. Juni, an dem unser Kaiser Franz Josef, der friedlichste aller Herrscher, den Serben den Krieg erklären musste. Mitzis Hut hatte unbezweifelbar mit diesem Tag zu tun. Entgeistert schob Stenka, das Kindermädchen, Mitzi, die vorher noch kleiner und sonderbar künstlich wirkte, ins Wohnzimmer. Dabei ließ sie das moosgrüne Ding auf Mitzis schwarzem Haarschopf nicht aus den Augen. Das Hütchen, wenn es so genannt werden konnte. Eher war es tatsächlich ein Ding, ein Unding, ein Unhut. Es war viereckig. Der grüne Filztopf war von einer viereckigen Krempe eingefasst. Er saß verwegen auf Mitzis Kopf, ein Hütchen, das sich verweigerte, ein ordentliches Hütchen zu sein, obwohl es andererseits Mitzi nicht nur zierte als ein bizarrer I-Punkt, sondern in gewisser Hinsicht auch ihren Eigensinn betonte, dieses Hütchen mit dem, nein, unter dem Mitzi am 28. Juni 1914 auftrat. Es brachte nicht nur Stenka aus der Fassung. Konsterniert fragte Mutter, wer denn auf diese aparte Idee gekommen sei und ob die Modistin keinen Widerstand geleistet habe. Mitzi genoss das Aufsehen und fuhr mit ausgestrecktem Zeigefinger demonstrativ die gerade Krempe lang. Ich, der Hut und das auftrumpfende Ich setzten alle in Bewegung. Stenka zog sich zur Tür zurück, Mutter machte ein paar Schritte auf Mitzi zu und betrachtete das Hütchen aus der Vogelperspektive. Ruth folgte ihr kichernd, nur Lea blieb still an ihrem Platz. Die Gedanken, die ihr durch den Kopf hüpften, ungeordnet und verrückt, hielten sie fest, dass der Hut und der Krieg zusammengehörten und dass Vater, obwohl dieser Tag anders war als jeder andere, dennoch in die Fabrik gegangen war. Du hast dir das ausgedacht? Mutter ging in die Hocke. Ja. Und die Modistin hatte nichts dagegen? Nein. Mitzis rundes Gesicht, in dem die schwarzen Augen wie Knöpfe steckten, wurde vor lauter Glück noch runder, sodass die eckige Krempe noch eckiger erschien. Wie kamst du nur darauf? Lea fand, dass Mitzis Antwort zu ihren Gedanken passte. Eben weil Hüte sonst rund sind. Also, wenn der Krieg kommt, dachte Lea, verändern sich auch die Hüte. Vorher, beim Frühstück, hatte Vater zu ihr und Ruth gesagt, nun werdet ihr im Krieg eingeschult und einige eurer Lehrer werdet ihr gar nicht mehr kennenlernen, sie werden bereits im Feld stehen. Als wolle es der Krieg so, wurden Wörter plötzlich unverständlich und Lea musste sie neu begreifen lernen. Sie sah ungezählte Lehrer auf ein Feld rennen, sah, wie sie sich eng zusammendrängten, den Kopf zum Himmel hoben und dann fiel ihr ein, dass sie auch miteinander turnen könnten. Willst du, ehe spät, nicht den Hut abnehmen? Fragte Mutter besorgt. Mitzi hob sehr vorsichtig das Hütchen vom Haar und überließ es Mutter. Aber nicht zerdrücken. Nein, ich werde ihn hüten, deinen Hut, Mitzi. Sie rannten ins Kinderzimmer auf die Puppengalerie zu, die Ruth eingerichtet hatte, alle Puppen nebeneinander, auch die kleinsten aus der Puppenstube. Ruth begann sie abzuzählen. Zdenka unterbrach sie. Sie redete so schnell, als hätte sie jemand aufgezogen. Also, weil sie heute den Krieg begonnen haben und aus möglichen anderen Gründen, weil alle Leute festlich gestimmt sind, möchte ich annehmen, oder vielleicht doch nicht alle, aber dafür kann ich nichts. Also, wegen des Krieges wünscht der gnädige Herr, der gerade aus der Fabrik nach Hause gekommen ist, dass die Familie gemeinsam mit der Familie Ribasch eine Ausfahrt macht in den Augarten wegen der feierlichen Stimmung, die unser eins mit dem Krieg ergriffen hat, natürlich nicht jeden. Also, ihr solltet euch fein anziehen für den Ausgang, bis auf die Mitzi, die es nicht nötig hat, sie ist schon schön genug mit ihrem Hietl. Herr Ribasch hatte dafür gesorgt, dass zwei Droschken vor dem Haus warteten. Die Mädchen sprangen die Treppe hinunter aufs Trottoir. Lea tat es dabei Mitzi gleich und hielt den Rocksaum. Nur bewegte sich Mitzi um eine Spur langsamer und gezierter, da sie ihren viereckigen Hut balancieren musste. Sarah saß auf der Bank zwischen Mutter und Frau Ribasch, verschwand geradezu zwischen den aufbauschenden Röcken. Lea und Mitzi durften zu den Männern. Vater nahm das Hütchen sofort und überhaupt nicht überrascht zur Kenntnis. Man könnte sich solche Helme denken, sagte er. Herr Ribasch fand offenbar wenige Gefallen an der Kreation seiner Tochter. Er legte seine Hand auf den Hut. Das Mädel hat seinen eigenen Kopf. Was muss es sich mit einem Hütel verkünsteln? Pan Lersch, der im Haus blieb, ihnen nachwinkte, hatte sie noch mit dem Gerücht versorgt, Kaiser Franz Josef werde in den nächsten Tagen Brünn besuchen. Vater reagierte erst unterwegs auf den, wie er sagte, erhabenen Unsinn. Die Tschechen hat er noch nie geschätzt, unser Kaiser, obwohl er in Olmütz gewissermaßen gekrönt worden ist. Lea wunderte sich, wie der Krieg, der Vater so traurig machte, so lustig anfing. Der Himmel war blank geputzt und die Sonne leuchtete. Die Bäume waren grüner denn je und alle Leute festlich angezogen. Fesch fand Mutter vor allem die Soldaten, die Offiziere, die mit Lust sich grüßten, salutierten, sich voreinander verbeugten. Vater und Herr Ribasch unterhielten sich über Leas Kopf hinweg, über Tuche, Wolle, Nachtarbeit, Umstellung der Produktion, lauter Sätze, die sie nicht ganz verstand, die wohl mit der Fabrik zu tun hatten, deren Ribasch gehörte und deren Direktor der Vater war. Die Passanten benahmen sich immer toller, schwenkten Hüte und Fahnen, sangen das Kaiserlied, aber nie zu Ende. Vorm Tor zum Augarten, das Lea längst nicht so schön und geheimnisvoll fand, wie das zum Dompark, stiegen sie aus, drohten unverzüglich in den Menschenstrudel zu geraten, was Vater verhinderte, indem er sie zu einem Zug ordnete, die Herren zu den Herren, die Damen zu den Damen, die Mädchen zu Zdenka. In solchen Fällen durfte Carlo, der Bruder, schon ein Herr sein. Die Männer bildeten einen schützenden Wall und gingen voraus. Seid schön brav und haltet euch aneinander fest, wiederholte Zdenka alle 10 Schritte. Lea hielt Mitzi an der linken und Ruth an der rechten Hand, und hätte mit geschlossenen Augen sagen können, zu wem die Hände gehörten. Mitzis Hand fühlte sich weich und heiß an, Ruth presste mit dünnen, harten Fingern. Am Rand des Wegs waren Stände aufgebaut, an denen Würstel, Kollatschen, Kuchenstücke, Wasser und mährischer Wein angeboten wurden. Heribas beugte möglichen Wünschen vor. Das haben wir daheim besser und billiger, rief er, und Vater nickte zustimmend, was Leas Heißhunger auf eine Kollatsche nicht minderte. Manchmal wurden Grüße ausgetauscht, der Zug hielt an, geriet in Unordnung, Zdenka achtete wie ein Hütehund darauf, dass die Mädchen sich nicht losließen, beieinander blieben, was sie auch schaffte, bis das heiter gespannte Auf und Ab aus den Fugen geriet, explodierte, irgendwo und doch sehr nah Männer aufeinander einschrien, vor den Mädchen, die vom Weg gedrückt wurden gegen den wütenden Widerstand Zdenkas, plötzlich der Pulk aufriss und sie Männer wie auf einen Kampfplatz sahen, in einer Arena, die mit Fäusten aufeinander einschlugen und die Schläge tönten wie Klöppel auf Holz. Zdenka gelang es, die Kinder bei sich zu halten, sich mit ihnen an die Seite von Vater und Herrn Ribas zu schieben. Der Geschlagene ging in die Knie, Blut quoll ihm über die Lippen, noch immer trafen ihn Schläge, er wollte sich aufrecht halten, doch unendlich langsam sank er vornüber, die Arme vor der Brust gekreuzt und fiel mit dem Gesicht auf den Rasen. Auf einmal war es still, als hätte ein gewaltiger Schreck alle gelähmt. Lea presste die Lippen zusammen, Ruths Finger drückten sich in ihre Hand. Ein Mann fing an zu sprechen, ruhig, als hätte er den Auftrag, die böse Szene zu erklären. Er ist ein Serbe. Er hat den Attentäter des Kronprinzen verteidigt. Ebenso ruhig ergänzte ein anderer aus der Menge, und es sind die Deutschen, die ihn blutig und ohnmächtig geschlagen haben. Gehen Sie zur Seite. Ich bin Arzt. Neben dem Geschlagenen kniete ein Herr nieder, schob vorsichtig seine Hand zwischen Gras und Gesicht und wendete den blutigen Kopf zur Seite. Nein, kein Tscheche hätte ihn geprügelt. Auf keinen Fall. Zdenka sagte es leise und bestimmt. Lea schaute zu ihr hoch, genau auf den Leberfleck an Zdenkas Unterlippe. Warum nicht? Weil ein Serbe Slave ist, wie wir. Er ist unser Bruder. Hast du denn überhaupt einen Bruder? Fragte Ruth. Ja, ohne dass ich ihn kenne. Die Heiterkeit am Straßenrand erfasste sie nicht mehr. Was sie erlebt hatten, ließ sie schweigen. Vor dem Haus verabschiedeten sich Ribas. Lea schaute auf Mitzis Hütchen, das Ding mit der viereckigen Krempe. Mit ihm war der Krieg gekommen. Als Lea am Abend, Zdenka hatte schon das Fenster für die gute Luft geöffnet und Mutter ihr den Gute-Nacht-Kuss auf die Stirn gedrückt, als sie ihre große Puppe für die Nacht anzog, Ruth schon im Bett lag, das Zimmer im Dämmerlicht größer wurde, fiel ihr ein, dass sie Zdenka vergessen hatte zu fragen, was Slawen überhaupt sind. Ich mache einen Sprung zu den beiden alten Frauen. Dazu noch, nur noch eine Bemerkung. Als die 1947, 48 sich einrichteten, wieder etwas zu tun, da hatten sie nichts gelernt. Also wurden beide Arbeiterinnen, die Ruth wurde Zuschneiderin in einer Textilfabrik und die Lea Lageristin in einer Korkfabrik. Sie sind sich schon Tage vor einig Leas 80. Geburtstag genauso zu feiern wie den von Ruth, denn an den erinnern sich beide als an einen selten glücklich verlaufenen Tag. Natürlich können sie unvorhersehbare Ereignisse, einen Gratulanten aus der Firma zum Beispiel, nicht einplanen, aber rechnen müssen sie mit ihnen. Außerdem hat sich Ruth vorgenommen, eine Rede zu halten. Ruth steht früh auf, bereitet das Frühstück vor, stellt die Piccolo-Flasche Sekt, die sie in ihrer Wäschekommode versteckt hielt, in den Kühlschrank und deckt nicht wie sonst in der Küche, sondern im Wohnzimmer. Sie ist bereits festlich gekleidet, in Kostüm und Seidenbluse, hat sich nur die Schürze vorgebunden. Aus den Geranienkästen auf dem Balkon zupft sie ein paar Blüten und ordnet sie um Leas Gedeck. Dann wirft sie einen prüfenden Blick auf das Ganze, verrückt Teller, Tassen, Bestecke um eine Winzigkeit, richtet sich auf und hört sich atmen. Sie stützt sich am Tischrand ab, schließt die Augen, wartet einen Moment und spricht dann leise vor sich hin, als müsse sie Wort für Wort üben. Wach auf, Lea. Weißt du nicht, was dich erwartet? Du hast Geburtstag. Ich gratuliere dir, Schwester, ich gratuliere dir. Sie muss Lea nicht wecken. Die sitzt wach im Bett, schaut erwartungsvoll zur Tür. Warum kommst du so spät, fragt sie und bringt Ruth völlig aus dem Konzept. Ich dachte, du schläfst noch. Dazu bin ich viel zu aufgeregt. Ich wollte dich wecken. Du siehst, ich bin längst wach und du könntest mir gratulieren. Ruth hat dieser Aufforderung zuvorkommen wollen. Nun weiß sie nicht, wie sie anfangen soll. Steht neben dem Bett, schaut auf die Schwester, reibt sich die Hände, sucht nach Worten, lässt sich auf dem Bettrand nieder, hört wieder ihren viel zu lauten Atem und fasst sehr vorsichtig Leas Kopf, zieht ihn an ihre Brust. Herzlichen Glückwunsch, Lea, und dass du mir gesund bleibst. Nur was verlangst du noch von mir? Lea zieht den Kopf zurück, küsst Ruth auf beide Wangen, jeque prosi. Ruth zieht die Decke weg, nur jetzt beeil dich und auch wieder nicht. Mach dich schön. Schließlich gehen wir heute Mittag aus. Ich habe gestern schon den Tisch reserviert im Hotel Pflum. Das wird nötig gewesen sein. Weißt du, dass ich mit dir streite? Ruth setzt sich an den gedeckten Tisch, wartet, hört Lea im Bad andeutungsweise singen, jetzt gehe ich ins Maxim, gießt sich einen Schluck Kaffee in die Tasse, nippt an ihr, wartet. Sie weiß, Lea will ihren Auftritt haben. Und schon ist sie im Zimmer mit ein paar Schritten, dreht sich kokett, wenn auch vorsichtig, um sich selbst. Vielleicht ist das Kleid ein bisschen zu dekoltiert, ich habe es lange nicht angehabt. Es steht dir so gut wie eh und je. Na, du übertreibst. Wieso soll ich übertreiben? Nach einem Zögern fährt sie fort, über das Alter sind wir hinaus, oder nicht? Lea setzt sich, rückt den Stuhl zurecht, fährt mit der flachen Hand über die Geranienblüten, was Ruth rührt. Bin ich gut frisiert? Lea setzt sich aufrecht und wendet den Kopf hin und her. Tadellos. Komisch, wenn ich mir meine Haare bürste, komme ich mir vor wie eine 19-Jährige. Ich bitte dich, wir feiern deinen 80. Kann man den feiern? Ruth springt auf, du wirst sehen. Sie läuft in die Küche, holt den Piccolo, hält die Flasche wie eine Trophäe hoch. Damit fangen wir an. Gerade hast du ausgeschaut wie die Freiheitsstatue. Eine Fantasie hast du? Ich habe etwas vergessen. Lea wirft einen prüfenden Blick auf den Tisch. Was schon, mir fällt nichts auf. Ein Licht, wenigstens eins. Kannst du mir sagen, wo ich eine Kerze finde? Na wo schon, in der Schublade im Küchentisch. Ruth hastet in die Küche, kommt mit leeren Händen zurück. Nichts. Immer behauptest du Sachen, die nicht stimmen. Na dann schau im Sekretär nach, wo sich tatsächlich ein dicker Stummel findet. Also weiß ich's oder weiß ich's nicht. Erst beim zweiten Anlauf. Willst du streiten, Ruth? Die wenigen schnellen Schritte haben dafür gesorgt, dass Ruth Luft holen muss, ihr Atem rasselt. Sie zündet mit unruhigen Händen die Kerze an, setzt sich wieder, versucht zur Ruhe zu kommen, schraubt den Piccolo auf, gießt ein und merkt zufrieden, dass die Hände kaum mehr zittern. Du solltest, sagt Lea leise, schon einmal wieder bei Dr. Schneider vorbeischauen. Ruth ist in Gedanken längst bei ihrer Rede. Sie wird sie jetzt halten müssen. Beim Mittagessen in aller Öffentlichkeit wäre es unmöglich und danach könnten sie beide zu müde sein. Mühsam richtet sie sich auf. Ich bitte dich, sei nicht so fahrig, Ruth. Bleib endlich auf deinen vier Buchstaben sitzen. Du redest mit mir, als wäre ich ein Kind. Na, du führst dich so auf. Sei still. Sie greift nach dem Glas. Es gehört sich, dass zu einem runden Geburtstag geredet wird. Und da sich sonst niemand gefunden hat, werde ich eine Rede halten. Lea schaut überrascht zu ihr auf. Du bist mir schuggerot. Noch nie hat der Mensch eine Rede auf mich gehalten, nicht einmal Jirschi. Und der hätte es gekonnt. Und wo hast du deinen Zettel? Willst du womöglich auswendig sprechen? Leas Zweifel stärken Ruth. Seit Tagen hat sie Sätze auswendig gelernt und wieder umgeordnet und zur Hälfte vergessen und anders und neu gedacht. Wenn sie gut über den Anfang kommt, kann es ihr gleich sein. Ein paar Sätze, mit denen sie zum Ende findet, wird sie im Gedächtnis behalten haben. Also fang schon an. Lea lehnt sich zurück, nickt ihr auffordernd zu und verschränkt die Arme vor der Brust. Ruth setzt das Sektglas ab und beginnt. Lea, meine liebe Schwester, ich bin dir um ein Jahr voraus. Nun sind wir beide über eine Schwelle, die wir im Augenblick nicht spüren, das wird kommen. Aber wir teilen ja unsere Schmerzen schwesterlich oder wir streiten um und über sie. Eigentlich wollte ich das erst später sagen. Und das, was ich jetzt sage, gleich zu Beginn. Seit 40 Jahren leben wir zusammen. Zuerst die Jahre mit der Mutter und seither allein. Zusammen, allein. Das sind zwei Wörter, die sich eigentlich beißen. Wir haben all die Zeit sie ausgehalten, manchmal mit großer Mühe. Immer wieder wollte eine von uns davonlaufen, bloß wohin? Eine Weile hast du dich nach Wien gesehnt, nicht bloß wegen Hugo, auch weil Wien Brünn näher liegt, glaube ich. So weit bin ich in meinen Hoffnungen gar nicht erst gegangen, nein. Sie bricht ab, starrt vor sich hin. Na, bist du am Ende? Ich bin bei der Hoffnung gewesen, ja. Weißt du, Lea, was mir fortwährend durch den Kopf ging, als ich mich in dieser Rede übte, wir haben zu viel gehabt und deshalb zu viel verloren. Genau genommen blieb uns nichts. Nicht einmal der ältere Bruder, der uns hätte helfen können. Keine Kinder, keine Enkel. Niemand wird, wenn wir nicht mehr sind, um uns trauern. Und davor, dass eine von uns um die andere trauern muss, haben wir beide entsetzlich Angst. Also halten wir uns gemeinsam ans Leben. Gemeinsam, sage ich. Und wenn wir manchmal auch Streit haben, dass die Fetzen fliegen, heute bitte nicht. Möchte ich dir, Schwester, gestehen, dass ich dich brauche und deshalb vielleicht sogar natürlich nur zeitweilig liebe. Sie greift nach dem Glas. Bei den letzten Sätzen sind ihr Tränen gekommen. Auch Lea wischt sich die Augen. Prosit auf unser nächstes gemeinsames Jahr, ganz bescheiden. Jequis estro. Red Deutsch. Überlass das bitte mir. Gut, aber nur, weil es heute ist. Die Rede hat sie beide erschöpft, nachdem sie das Frühstück beendet haben, setzt sich Lea auf den Balkon und gibt vor, Zeitung zu lesen. Ruth räumt auf, geht hinunter, schaut nach der Post. Mit der Zeitung holt sie einen Brief heraus, der genau dem gleicht, den sie vor einem Jahr vom Bürgermeister bekommen hat. Besonders einfallsreich sind die auch nicht, sagt sie laut und schlägt mit einem Knall den Briefkasten zu. Dass der Bürgermeister ihr wortgleich gratuliert wie Ruth vor einem Jahr, schert Lea wenig. Nur das sind halt Sätze für die 80-Jährigen. Wäre ich 75 geworden, das würde dir gefallen. Ja, gefallen würde mir das auch. Und an die 75-Jährigen schreibt der Bürgermeister einen anderen Brief. Sie überlässt es Ruth, das Schreiben an geeigneter Stelle zu deponieren, am besten bei den Geschenken, die nicht vorhanden sind. Was beiden in diesem Moment erst auffällt. Ruth klatscht sich mit der flachen Hand an die Stirn. Ich werde alt, sagt sie. Lea lacht, erst leise, unterdrückt, dann laut und kreischend, was Ruth wiederum aufbringt. Ich bitte dich, reiß dich zusammen. Die Nachbarn werden sich was weiß ich was denken. Na, sollen sie. Die Geschenke. Im Grunde wollten wir uns nichts mehr schenken. Aber ich habe doch welche. Als Ruth sich auf den Weg in ihr Zimmer macht, klingelt es an der Wohnungstür. Das wird er sein, ruft Lea. Das ist er. Der Bote der Firma, der kommen musste, wie ihrer vor einem Jahr, sonst wäre sie in einen misslichen Vorteil geraten. Sie bittet den jungen Fahrer herein. Die Jubilarin wird sich freuen, ich meine Frau Pospisch. Lea nimmt seine Verlegenheit nicht wahr, klatscht in die Hände, tritt ins Zimmer, wobei sie über die Balkonschwelle stolpert. Das ist eine Überraschung. Die Firma Schreiner gratuliert und wünscht alles Gute. Er weiß nicht, wohin mit dem voluminösen Blumenstrauß und dem weißen Karton. Lea nimmt ihm den Strauß, ruht den Karton aus der Hand. Dann stehen sie wortlos. Der Bote verbeugt sich, schickt sich an zu gehen und Lea flüstert Ruth zu, gib ihm was. Er ist fast zur gleichen Zeit gekommen wie deiner, stellt Lea danach zufrieden fest. Der Strauß passt in keine der vorhandenen Vasen. Ruth weiß nichts Besseres, als ihn in einem Eimer auf dem Balkon zu stellen. Teil ihn auf, rät ihr Lea, mach 3 Sträuße draus fürs Zimmer, für den Balkon und einen kleinen für die Küche. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, bis sie mit dem Bus in die Stadt fahren zum Essen. Der Tisch ist reserviert, die Wirtin wünscht alles Gute. Lea darf sich aussuchen, wonach sie Gusto hat und ist schließlich doch nicht mit ihrer Wahl zufrieden. Sie leistet sich einen Trollinger, Ruth einen Riesling. Völlig erschöpft kommen sie nach Hause. Beide sind sich einig, sich ein bisschen hinzulegen. Sie schlafen fast bis zum Abend. Dann sitzen sie schweigend am Tisch im Wohnzimmer gegenüber. Ruth hat wieder die Kerze angezündet. Die Geschenke, ich habe sie vergessen. Heb sie auf bis zum nächsten Jahr, Ruth. Oder ist es etwas Verderbliches? Nein, die Torte schneiden wir erst morgen an. Als sie sich für die Nacht vorbereiten, Lea sich bei offener Tür auszuziehen beginnt, sagt sie, ist dir aufgefallen, dass kein Mensch angerufen hat? Wer könnte uns anrufen, Lea? Manchmal, Lea zieht sich das Kleid über den Kopf, manchmal kommt es mir vor, als hätte es uns beide auf eine Insel verschlagen und wir werden nur nicht verrückt, weil wir uns gegenseitig einreden, normal zu sein. Ich mache einen großen Sprung und noch einmal zu einem historischen Augenblick zum Ende des Kriegs 1946. Die verbringen die letzten Kriegstage bei der Mutter, der Maminka von Jirschi und ziehen dann wieder in ihre alte Wohnung. Im Sommer zogen sie wieder in die schwarzen Felder. Die Wohnung empfing sie verstaubt, doch unberührt. Jirschi legte zur Feier des Einzugs eine Platte nach der anderen auf und ärgerte sich über jeden Kratzer. Waldans erschien in der Uniform eines Offiziers vom Narodny Wibor, erzählte müde von Übergriffen an Aussiedlern, die er nicht habe verhindern können. Unter Aussiedlern verstand er Deutsche. Jirschi wiegelte ab, zweifelte jedoch an Beneschs Politik, ob der alles noch in der Hand habe. Die beiden Freunde nahmen sich vor, so bald wie möglich nach Groß-Selowitz zu fahren, nach der Hütte zu schauen, ein paar Tage ungestört zu angeln. Als es soweit war, lud Jirschi Lea ein, sie zu begleiten, zum ersten Mal seit Jahren. Sie konnte es kaum fassen. Aber störe ich euch nicht? Wir brauchen dich. Du musst uns die Regenwürmer dressieren. Er umarmte sie lachend und überraschte sich selbst mit diesem Ausbruch von Zärtlichkeit. Bleib noch eine Weile, bat sie. Er machte sich jedoch los. Wir wollen es nicht gleich übertreiben, Liebe. Sie ließ ihn stehen, lief ins Schlafzimmer, riss den Schrank auf, holte ein Sommerkleid nach dem anderen heraus, stellte sich vor den Spiegel, hielt die Kleider prüfend vor sich hin, zog sich aus, zog sich an, drehte sich mit ausgebreiteten Armen um sich selbst, entschloss sich für ein leichtes, tief ausgeschnittenes Kleidchen, weiße Tupfen auf rotem Grund, ordnete sich im Bad die Haare, noch immer rot bis auf ein paar graue Fäden, schminkte sich, legte eine Spur von Rouge auf, suchte vergeblich nach dem Kölnischwasser, forderte sich auf, eine gute Figur zu machen, eilte über den Flur und stellte sich in die Tür. Er saß mit gekrümmtem Rücken zu ihr und malte. Sie musste, wenn sie ihn nicht erschrecken wollte, wie ein Vogel rufen. Jirschi! Er spielte, wandte sich nicht gleich um, machte einen Buckel, schien zu lauschen. So versuchte sie es noch einmal, schon etwas frecher. Hirschi! Er ließ sich Zeit, als er sie endlich anschaute, hörte er auf zu spielen, erstaunte. Da bist du wieder. Ich habe dich sehr vermisst. Sie begriff nicht gleich, ich bin doch eben noch da gewesen. So nicht, Lea, so nicht. Um Regenwürmer musste sie sich nicht kümmern. Die Hütte war aufgebrochen und verwüstet, stank nach verfaulten Speiseresten, Exkrementen. Wenn ihr vom Teich zurückkommt und hoffentlich einen dicken Karpfen mitbringt, werdet ihr dieses Schlachtfeld nicht wiedererkennen, versprach sie. Sie schafft es. Geradezu mit Lust hatte sie den Schutt einer verrotteten Zeit beiseite geräumt, so wenigstens kam es ihr vor. Sie setzte sich auf die knarrende Veranda, öffnete eine Flasche Wein und prostete sich zu. Als Hirschi und Waldhans auf die kleine Wiese vor dem Haus traten, ihr von Ferne zuriefen, dass sie sich nicht auf Karpfen, sondern auf Forellen einstellen solle, war sie schon etwas angetrunken. Ihr Gesicht glühte, sie rieb mit den Händen ihre Wangen und freute sich über die Lobreden der Männer. Du hast ja gezaubert, Lea. Es ist wieder wohnlich wie einst. Wie einst. Die beiden Wörter, beiläufig gebraucht, stimmten sie eigentümlich um. Was sie eben noch und endlich wieder belebt und beschwingt hatte, bekam einen schweren und kalten Grund. Es war ja nichts mehr wie einst. Und es konnte plötzlich, wurde es ihr klar, auch nie mehr so sein. Die vergangenen Monate hatten das Land um sie verändert. Sie hatte dazugehört, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden. Nun wurde sie eingeredet und je liebevoller es Maminka oder Hirschi taten, umso fremder erschien es ihr. Sie blieben 3 Tage. Nichts hielt Lea mehr auf, Regenwürmer zu zähmen. Stundenlang hockte sie auf einem Baumstumpf zwischen den beiden Männern, lauschte mit geschlossenen Augen auf den Wald, auf das am Teichrand schmatzende Wasser. Einmal wurden sie gestört von 2 Rotarmisten, die an der Idylle gefallen fanden, sich nicht vertreiben ließen, aus unerfindlichen Gründen in voller Montur ins Wasser sprangen und erst gingen, als Waldhans in fließendem Russisch eine längere Rede hielt. Sie werden sich festsetzen. Es sind halbe Kinder. Ich meine nicht die beiden. Waldhans spulte die Angelschnur auf, warf sie in einem genussvollen Schwung wieder aus. Meistens, Lea, erklären Bagatellen die Geschichte. Bloß merken wir es erst zu spät oder gar nicht. Zieh das Tupferlkleid an, bat Hirschi. Die Nacht war sommerhell, der Mond warf den Schatten des Waldsaums auf die Wiese. Sie hatten zu Abend gegessen, Wein war noch genügend vorhanden. Hastig zog sie sich um und sprang auf die Veranda wie auf ein Podium. Hier bin ich. Applaudierte, Hirschi erhob sich, fasste mit spitzen Fingern ihre Hand, führte sie an ihren Platz, aber als sie saß, hatte er sie schon wieder vergessen. Führte das sprunghafte, ratlose Gespräch mit Waldhans fort, über dessen Zukunft im Narodni Vibor, den wachsenden Einfluss der Kommunisten, über die undurchsichtige Rolle Beneš und seine Zweifel an Lubomirs Fähigkeit, den väterlichen Tuchhandel wieder in Schwung zu bringen. Und ich? Unterbrach sie ihn, hob ihr Glas und schaute hindurch. Nach Maminkas Zeitrechnung war die Normalität eingekehrt. Brot war nur nach geduldigem Anstehen zu bekommen, für Zucker und Butter bedurfte es besonderer Beziehungen, Fleisch blieb eine Rarität und Gemüse zog man sich am besten selber. Eine Anordnung, die zwar veröffentlicht wurde, deren Urheber sich aber nicht bekannten, rief die deutschen Einwohner der Stadt zusammen. Von Mannschaften des Narodni Vibor wurden sie in einer endlosen Kolonne in Richtung Nikolsburg getrieben. Und bereits nach einigen wenigen Tagen ging das Gerücht, dass viele die Entbehrungen nicht ausgehalten hätten, am Straßenrand umgekommen wären. Als Mamika darauf zu sprechen kam, verließ Hirschi wortlos das Zimmer. Du kannst von Glück reden, Lea. Von Glück? Immerhin wusste sie inzwischen, wo Mutter und Ruth angekommen waren. Es ist wie ein Würfelspiel, wohin es die Leute verschlägt. Maminka blätterte in einem alten Atlas, konnte Nürtingen aber nicht finden. Hauptsache, die Gegend ist, wie Ruth schrieb, vom Krieg verschont geblieben. Waldhans zog die Uniform aus und bekam nach einigen Umständen seinen Posten in der Theaterverwaltung wieder. Hirschi überwand seine Vorbehalte, prüfte mit Lubomir die vorhandenen Tuchvorräte und sie erwogen und verwarfen in kurzen Abständen die Eröffnung des Geschäfts. Lea bekam das alles nur zufällig und am Rande mit. Maminka unternahm mit ihr abenteuerliche Reisen aufs Land, in ihr Dorf, wo sie sich Vorräte für die Küche beschaffte. Endlich wolle sie wieder aus dem Vollen schöpfen, was nichts anderes bedeutete als Buchtel und Kolatschen backen, Bovidel einkochen, bis er Teer glich und schöpfern es auf Krautbetten. Waldhans und Hirschi fuhren übers Wochenende meistens nach Groß-Selowitz, das nun Schidlochowice hieß, und füllten die Badewanne wieder mit Forellen, Karpfen und Krebsen. Maminkas Vorstellung von der Normalisierung verwirklichte sich wenigstens in Kleinigkeiten. Einmal wagte es Lea sogar, allein an die Schwarzauer baden zu gehen, suchte vorher verzweifelt nach ihrem Badeanzug, den sie, da sie ihn Jahre nicht brauchte, verräumt hatte und der ihr, als sie ihn anprobierte, unbeschreiblich altmodisch vorkam. Da sie aber annahm, dass es den anderen Frauen ähnlicher ging, ließ sie es darauf ankommen. Der Badeanzug war dann auch nicht schuld an der Unsicherheit und dem Unbehagen, die sie in der Menge der ausgelassenen Badenden nicht los wurde. Sie fürchtete, als Deutsche erkannt zu werden. Darum vermied sie jedes Gespräch, hielt sich lange im Wasser auf und trödelte auf dem Heimweg. Hirschi verriet sie nichts von ihrer Angst. Er nahm sie tagelang so gut wie nicht zur Kenntnis, lebte neben ihr her, widmete sich seiner Elfenbeinmalerei, hörte direkt vor dem Grammophon sitzend seine Musik, verließ meistens ohne Erklärung die Wohnung, schlug das Essen, mit dem sie auf ihn wartete, aus und achtete darauf, nicht mit ihr zur gleichen Zeit zu Bett zu gehen. So schlief sie schon, als er anfing zu sterben. Er weckte sie nicht, wollte sie nicht erschrecken. Sie wachte an einem leisen Röcheln und Würgen auf, machte Licht, richtete sich hoch. Er saß am Bettrand mit dem Rücken zu ihr, einem Rücken, der sehr langsam zu knicken schien. Hirschi? Sie rutschte über das Bett, kniete hinter ihm und sah, woran er erstickte. In immer neuen Schüben quoll ihm Blut aus dem Mund, sammelte sich in einer Lache vor seinen nackten Füßen. Sie hatte es befürchtet und auch erwartet. Und ein einziges Wort füllte ihren Kopf Blutsturz. Hilflos schaute sie zu. Warte, sagte sie. Sie stand auf, achtete darauf, dass sie nicht ins Blut trat, lief ins Bad, kam mit einer Schüssel zurück, sein Blut aufzufangen, doch es rann ihm nur noch in einer dünnen Spur über das Kinn und tropfte ab. Das Telefon war seit Wochen abgestellt, sie konnte nicht anrufen. Soll ich zum Doktor laufen? Sie hockte sich neben ihn hin. Ich brauche dich doch, Hirschi. Nach mehr als 2 Jahren sprach sie ihn wieder auf Deutsch an. Zuerst merkte sie es gar nicht, dass er zur Seite sank. Es geschah unendlich langsam. Seine hellen, wasserblauen Augen begannen sich zu trüben. Bitte nicht, sagte sie. Sein Kopf senkte sich auf ihre offene Hand. Er war warm, so warm wie ihre Hand. Sie rührte sich nicht, wartete darauf, dass er sich bewege, den Mund öffne, spreche, obwohl sie wusste, dass das nie mehr geschehen werde. Sie brauchte lang, bis sie es wagte, die Hand unter seinem Kopf wegzuziehen. Dann stand sie auf, sah auf ihn hinunter, spürte sein Blut an ihren bloßen Füßen, versuchte, seine Beine auf das Bett zu heben, ihn hinzulegen. Im Bad wusch sie sich, schaute ihn danach noch einmal an, traute sich nicht, ihm die Lider über die offenen Augen zu schieben und fing an, am ganzen Leib zu zittern. Sie weinte nicht. Der Schreck hatte sie ausgetrocknet. Eine Weile saß sie im Wohnzimmer an seinem Sekretär. Es gelang ihr nicht, die Gedanken zu ordnen. Sie sprang auf, lief aus der Wohnung, drehte den Schlüssel zweimal im Schloss, als befürchte sie, er könnte sich heimlich davonstehlen, und rannte durch die nächtliche Stadt. Mamika öffnete ihr, verschlafen im Nachthemd. Du musst mir nichts sagen, Lea. Die alte Frau zog sie über die Schwelle. Sie schlossen sich in die Arme, lehnten sich haltsuchend gegen die Tür und endlich lösten sich Leas Tränen. Mamika behielt sie bei sich, beauftragte Lubomir, den Hausarzt zu rufen und für alles Weitere zu sorgen. Lea kam nicht zu sich und wollte es auch nicht. Mamika brachte sie in dem Zimmer unter, in dem sie mit Hirschi während der letzten Kriegswochen gewohnt hatte, und als sie sich auf das Bett legte, die Augen schloss, glaubte sie, ihn atmen zu hören. In den folgenden Tagen schützte sie eine Bewusstlosigkeit, die ihrer Trauer merkwürdigerweise den Schmerz nahm. Zur Beerdigung kamen ungleich mehr Menschen, als sie erwartet hatte, vor allem Männer, die sie nicht kannte, die offenbar im Krieg mit Hirschi durch den Kreis verbunden waren, über den er kein Wort verloren und zu dem auch Waldhans gehört hatte, der nun neben ihr stand, sie ganz unauffällig stützte und tröstete, indem er seine Schulter leicht gegen ihre drückte. Schwarz steht dir gut, hatte Mamika festgestellt, bevor sie sich auf den Weg machten. Aber schwarz steht allen Frauen gut, wahrscheinlich steckt die Witwe schon in jeder. Lea löste die Wohnung in den schwarzen Feldern auf, zog endgültig an die Kröna. Mit Mamika lebte sie mehr oder weniger in der Küche, begleitete sie selten in die Stadt, freute sich auf die gelegentlichen Besuche von Waldhans, der allerdings von Mal zu Mal mürrischer wurde, über die Zustände am Theater jammerte, einen ekelhaften Stellungskrieg, dem er nicht gewachsen sei. Von ihm erfuhr sie, dass Jan Masaryk, der Sohn des Präsidenten und gegenwärtig Außenminister der Republik in Prag, aus einem Fenster des Tschernin-Palais gestürzt oder geworfen worden sei, womit, wie er klagte, mit einer grauenvollen Wiederholung die Geschichte der Tschechischen Republik ende. Aber vielleicht, sagte er, reicht ein zweiter Fenstersturz noch nicht. Das war am 10. März 1948, als Edward Benesch 4 Monate danach zurücktrat und Clement Gottwald den Platz räumte, hatte Lea bereits ihre Ausreise beantragt. Hirschi konnte sie nicht mehr schützen. Sie galt wieder als Deutsche. Mamika hatte ihr mit einem Satz deutlich gemacht, dass es für sie besser sei, Brünn zu verlassen und nach Deutschland zu gehen. Nur ich könnte mir denken, dass deine Mutter und Ruth dich jetzt erwarten. Was zutraf. In dem Brief, in dem die beiden auf Hirschis Tod reagierten, fragten sie, ob ihr die Ausreise gestattet sei und wann sie komme. Sie nahm Abschied in Gängen durch die Stadt, begleitet von Maminka. Allein jedoch verabschiedete sie sich von Hirschi auf dem Friedhof, redete leise auf das Grab ein, entschuldigte sich am Schluss, dass sie Deutsch mit ihm gesprochen habe. Ich bitte dich, ärgere dich nicht, Hirschi, aber so kann ich nur in Deutsch reden, du verstehst mich ja. Ein Moment lang hielt sie vor dem Kinderhaus auf dem Domberg, schloss die Augen und in ihrem Kopf kreischten 2 Mädchenstimmen. Sie streiten, sagte sie, immerfort müssen sie miteinander streiten. Wie sie mit diesem Berg von Gepäck unterwegs zurechtkommen werde, sei ein Rätsel, stellte Maminka fest. Das hat auch sein Gutes. Wenn mir etwas verloren geht, wird es mir überhaupt nicht auffallen. Sie konnten wieder lachen. Es ist das Lachen, das sie aus dem offenen Küchenfenster über den Hof schickten, damit die anderen an ihre Stärke glaubten. Waldhans zog den Leiterwagen mit dem Gepäck, Maminka schob. Der Zug wurde verspätet eingesetzt. Auf dem Bahnsteig drängten sich Menschen, türmten sich Berge von Taschen, Bündeln und Koffern. Es schienen noch immer nicht wenige zu sein, die hinaus wollten oder mussten. Sie saßen sich auf den Koffern gegenüber, tauschten Blicke aus. Ihre Traurigkeit machte sie verlegen. Die Sätze, die sie wechselten, lernte Lea wie Verse auswendig und sie konnte sie noch nach Jahren. Maminka beugte sich, nachdem sie eine Weile das Treiben auf dem Bahnsteig verfolgt hatte, nach vorn, stützte sich mit den Händen auf den Knien. Tröste dich, Lea, dich treibt kein Polizist mehr zu Fuß bis nach Nikolsburg. Du hast keinen Marsch vor dir, Du kannst halbwegs komfortabel reisen. Nur, was man heute komfortabel nennt. Ihr müsst nicht mit mir warten. Wer weiß, wann der Zug eintrifft. Mir geht ständig ein deutsches Liedl durch den Kopf, sagte Walterns. Ich habe es als Kind gelernt. Flieg, Maikäfer, flieg. Der Vater ist im Krieg, die Mutter ist im Mährerland. Mährerland ist abgebrannt. Das heißt aber Pommerland. Bist du sicher, Lea? Das fragst du mich. Ob wir uns wiedersehen, Lea? Warum nicht, Maminka? Das sage ich mir auch, es wird sich alles normalisieren. Walterns stand auf, summte das pommersche Kinderlied, das auch für Mähren galt, erklärte Maminka, dass er an ihrer Normalisierung in Stufen seine Zweifel habe, schluchzte trocken auf, zog Lea von ihrem Koffer hoch, küsste sie, erklärte, er müsse nun in sein Theater und verschwand in einem stolpernden Meander der Menge. Beide schauten ihn verblüfft nach. Er weint, sagte Maminka, und ich gebe mir Mühe, die Tränen zu unterdrücken. Sie blieb dann winkend auf dem Bahnsteig zurück. In Prag ging Lea auf dem Bahnhof tatsächlich einen Koffer verloren. An der Grenze in Furt im Wald mischten sich plötzlich die Sprachen. Die Deutschen wagten es, in ihrer zu reden. Die Tschechen beharrten auf der ihren. Mährerland ist abgebrannt. Sie landete im Lager Wasseralfing, wie Ruth und Mutter vor dem auch. In einer Woche werde sie abgeholt. Es sei noch eine Menge Formalitäten zu erledigen. Stunden vorher war sie fertig zum Aufbruch, das Gepäck getürmt. Sie saß wieder auf einem Koffer, schaute zum Lagereingang. Ruth lief auf sie zu. Am Schluss rannte sie. Sie hat noch immer dünne Beine, dachte Lea. Und ich bin eine alte Frau. Was hat es miteinander zu tun, dachte sie. Als sie Ruth im Arm hielt, fühlte sie sich an wie früher, knochig und widerspenstig. Also denk bloß nicht, sagte Ruth nach einer Weile, das Leben hier sei ein Zuckerschlecken. Danke. Eine Gesprächsreihe sein. Ich hoffe, wir kommen auch miteinander ins Gespräch. Erfahrungsgemäß funktioniert aber eines nicht. Wenn man sagt, haben Sie Fragen, dann hast du immer die Schweigeminute. Darum beginne ich einfach. Sie haben vorhin etwas gesagt, was mich etwas verblüfft hat. Nämlich, dass Sie Beckett im Kopf hatten. Die Kritik im Feuilleton an diesem Buch war zum Teil etwas lauter und harscher als sonst. Mhm. Eine von den etwas, wobei mir es manchmal vorkam, als hätten manche Kritiker zum ersten Mal einen Hertling in der Hand. Und sie kamen offensichtlich, das kann ja sein, mit der Handschrift nicht zurecht. Ja. Über Handschriften zu rechten ist eine schwierige Sache. Ja. Ja, aber es gab eben auch ein paar Kritiker, die eben auf den Beckett zu sprechen kamen. Mhm. Ich meine, Szenen einer Ehe von Bergmann fallen natürlich auch ein bei diesem Text. Hatten Sie den Beckett wirklich manchmal im Kopf gehabt? Ja, nein, es ist mir beim Schreiben gekommen, das ist gar nicht, ich habe ihn nicht im Kopf gehabt, er hat sich mir in den Kopf gestohlen. Denn wenn man solche Sätze schreibt und diese Minimalisierung, wie ich es vorher sagte, diese schreckliche Schlichtheit sich erklärt, dann taucht der auf wie ein Schatten. Und es war eben so, dass ich dann bei einem der Kapitel dachte, das ist eigentlich eine Beckett-Szenerie. Mhm. Nicht, das hat mit der Sprache nichts zu tun, sondern mit der Szenerie, mit den beiden Frauen, eigentlich der Sprachlosigkeit. Und dieser Stillstand von Zeit. Ja. Und der Stillstand von Zeit, der immer deutlicher wird im Laufe der 40 Jahre. Ja. Hm? Also eins wurde immer wieder genannt und das fand ich als Ansatz schon ganz interessant, nämlich dass in dem Text die Passagen vor allem gelungen seien, die identisch mit gelebter Zeit von Ihnen persönlich wären, also wo autobiografische Erfahrungen mit reinkommt. Und haben gerade in jüngerer Zeit gibt es ja zwei, also ein Text, ein Film aus einer jüngeren Generation, die sich dieser Vergangenheit widmen. Sie haben ja auch in Sinne Formes, also letztens auch ein Gespräch dazu nochmal gewesen, also Marcel Bayer, Die Flugkunde und der Benigni, Das Leben ist schön. Ja. Und diese bewiesen ja durchaus, dass diese Zeit auch als Fiktionalisierung, also als historisches Material funktioniert. Ja. Im Grunde genommen ist das ja eine Annäherung an diese Zeit, die Sie ja ähnlich in Ihren Romantiker-Büchern gemacht haben. Ja. Also wo Material aufgearbeitet wird, was man nicht mehr authentisch erlebt hat, nicht mehr authentische Erfahrungen rausspricht, sondern was man sich aneignet. Manche schrieben, da gab es durchaus Kontroversen, auch um diese ganze Holocaust-Debatte im Anschluss von Walser. Manche sagten ja, darüber könne nur geschrieben werden von Authentischen. Aber gerade bei diesen beiden Sachen ist es ja nun so, dass gerade die Fiktionalisierung als besonders gelungen hervorgehoben wurde. Also das ist ein Vorwurf, den ich für einen der albernsten überhaupt halte. Dante war nicht in der Hölle. Es ist ein Unsinn. Was ist Authentizität? Authentizität ist für mich in gewisser Hinsicht eine Rekonstruktion, aber eine fiktive. Wenn ich authentisch berichte, versuche ich eine Reportage. Die Authentizität beispielsweise von Fernsehreportagen ist oft im hohen Maße fragwürdig. Was ist da authentisch? Ist authentisch der Schnitt oder sind die Bilder authentisch? Also da ziehe ich von vornherein meine Authentizität vor. Im Ernst ziehe ich sie vor. Denn ich weiß, dass ich mogle. Ich weiß es. Ja, ich glaube, es ging gar nicht so sehr um Authentizität, sondern eher um die Frage, inwieweit die Szenen stimmig sind, wenn sie den eigenen Erfahrungsbereich verlassen. Also, wer ein paar Hartling-Bücher gelesen hat, weiß ja, dass auch dieses Mogeln ausgestellt wird. Ne? Das dass das Erzählen auch thematisiert wird. Aber das wird vielleicht sonst jetzt zu germanistisch. Ich hätte gern vielleicht, dass jetzt die Ersten hier reinkommen. Ja, bitte. Ich muss denn wirklich alles stimmen, was irgendwelche Kritiker sagen. Sie selbst sind ja Germanist und das weckt jetzt den Eindruck, als würden Sie sich hinter der Meinung anderer Kritiker verschanzen. Was meinen Sie persönlich? Das ist die eine Frage. Die andere, wenn jetzt Szenerie wohl, ja, rein formal, aber es doch formal. Viel, viel mehr menschliche Wärme dahinter. Und gerade dieser Kontrast macht das ja so interessant. Ne? Also diese beiden Sachen. Ja. Also zu Beckett, um das abzuschließen, es hat ja keinen Sinn, das fortzusetzen. Was mir eben da durch den Kopf schoss, war nicht, wie ich es mache oder wie die beiden zueinander gewandt oder voneinander abgewandt sind. Das ist ja ein dauernder Wechsel. Sondern es war schlicht und einfach die Erfahrung, dass wenn Menschen 40 Jahre so inständig aufeinander angewiesen sind, dass sich da eine Routine, in Anführungszeichen, des Umgangs einstellt, die tatsächlich Beckettsche Muster hat. Nur das. Alles andere hat mit Beckett nichts zu tun. Ja, also meine Meinung zu dem Buch können Sie dann in der NDL nachlesen. Also ich habe das mehrere. Das steigert vielleicht die Auflage von der NDL, aber jetzt geht's halt nicht. Ja, also natürlich hatte eigentlich nicht den Eindruck, dass ich mich hinter einer Meinung verstecke, sondern ich habe Meinungen zitiert und zusammengetragen, um zwei Antipoden zusammenzustellen. Wenn ich mich selbst als Antipode darstelle, wäre ich schizophren. Das wäre ein bisschen schwierig momentan. Gut. Also mich würde mal interessieren, also ich kenne ja nur das Buch nicht, sondern nur diese Lesung, die Sie jetzt gemacht haben, nach dem Schubert-Buch, wie kommt das so in die Idee? War da ein bisschen vielleicht die Möglichkeit, anhand dieses Schicksals ein bisschen eine Art Jahrhundertbilanz, was ja inzwischen sehr mutisch geworden ist, zu ziehen, oder gab es ganz andere auch persönliche Gründe dafür? Ich sage das jetzt in einem Satz. Nachdem die Ruth, in Anführungszeichen, oder das Vorbild für Ruth schon gestorben war, starb auch Lea. Und da war ich frei zu erzählen. Das war's. Ich also, hier ist wirklich also, eine Erfahrung gewesen, die mich ein Leben lang beschäftigt hat. Und ich konnte so lang nicht erfinden und finden, solange die da waren. Das wäre nicht gegangen. Also es handelt sich um zwei Familienmitglieder. Sind meine beiden alten Tanten. Das Jahrhundert, wenn Sie, ich glaube nicht, dass man mit Jahrhundertbüchern jetzt anfangen sollte. Auch wenn mein lieber Kollege und Freund Günter Grass das gerade getan hat. Es hat, glaube ich, keinen Sinn, mit Vorsatz so etwas zu schaffen. Wenn es zufällig geschrieben wird, wäre es gut. Das wünsche ich mir auch. Aber dass man sich hinsetzt und sagt, so, jetzt überblicke ich das Jahrhundert. Da blickt das Jahrhundert strafend auf den, der es schreiben will. Ja, aber wenn Sie jetzt so beim Schreiben sind, werden Sie das doch wohl gespürt haben, dass Sie so Grundprobleme dieses Jahrhunderts... Das ist ganz klar. Das ist aber... Die Aktualität, die Sie ja vorhin angedeutet haben, die einem ja sofort... Das ist ganz klar. Aber das ist meine Elterngeneration und das ist meine Generation. Das ist der Bogen, den ich erzählen kann. Der ist sozusagen... in der Anführungszeichen authentischen Weitergabe von Erfahrungen noch geschlossen. Da muss ich mich gar nicht so sehr recherchierend bemühen. Das weiß ich noch. Vieles. Natürlich habe ich da auch immer wieder nachlesen oder nachschlagen müssen, weil man Einzelheiten nicht mehr im Kopf hat. Aber der Bogen der Erzählung, den hatte ich noch. Das ist klar. Über zwei Generationen weg ist der da. Der große Bogen ist klar. Ich habe vorhin ein paar Zeilen aus den Lauterbacher Strophen zitiert. Ja. Das Jahrhundert, unser Zeitalter braucht seinen Vorhang. Hier ist nun gar kein Vorhang, sondern das sind ziemlich deutliche Spotlights, Einschübe, Rückblenden. Da geht also der Romanautor doch einen ganz anderen Weg als vielleicht der Lyriker. Übrigens druckfrisch ein ganzer Band jetzt in der Werkausgabe, die Gedichte, die nun zusammengetragen vorliegen. Also da unterscheidet sich also auch sehr deutlich offensichtlich das Schreibgefühl des Gedichteschreibers von dem des Romanautors? Nein. Nein. Es ist auch hier, also selbst in dem Buch, wird der Vorhang zugezogen. Nicht nur hinter dieser Geschichte, sondern hinter dem erfahrenen Jahrhundert dieser beiden alten Frauen, die beide über 80 geworden sind, also wirklich das Jahrhundert fast durchmessen hatten. Die Ruth sucht am Ende des, die Lea sucht am Ende in dem Altersheim, in dem Pflegeheim, in dem sie untergebracht ist. Die Ruth, die schon längst gestorben ist, die sucht sie plötzlich, weil sie die Vorstellung hat, dass die Ruth ist noch da und sie geht von Zimmer zu Zimmer, was ja nicht selten passiert bei alten Menschen, und fragt, ob sie da ist. Das wird ihnen lästig und dann wird sie auch auf ihr Zimmer verbannt, also der Vorhang beginnt sich schon zu schließen. Und am Schluss heißt es ganz schlicht und einfach, nach diesem Ausbruch, da kriegt sie nochmal eine Riesenwut, die Lea, lassen ihre Kräfte rasch nach und gibt sie auf. Sie zieht sich zurück, ehe sie stirbt. Einer der Schwestern sagt sie, bevor sie endgültig aufhört zu sprechen. Sie können Ruth ausrichten, dass sie sich nicht mehr vor mir zu fürchten braucht. Sie kann kommen. Da ist der Vorhang zu. Ich habe den ganzen Text, also eine Szene eigentlich sehr berührt. Und zwar die Geschichte, die da Kriegsausbruch des Ersten Weltkrieges war, wo dieser Tscheche von einem Deutschen geschlagen wurde. Ein Serbe. Serbe. Ja. Serbe, ja, von einem Deutschen. Aber das hat eine unmittelbare Aktualität. Ja. Und ich meine, wenn ich jetzt mal da vom Alter her, können Sie ja das nicht selbst erfahren haben. Ist das von dem Bekannten, die Sie das gemacht haben, authentisch? Oder ich meine, sowas kann natürlich auch erfunden, weil es hier sowas auch gegeben hat. Nein, es ist eine streckenweise authentische Geschichte, die ich allerdings in diesen Zusammenhang hineingeholt habe. Ich habe, als ich das Buch anfing und schrieb, mir, soweit es noch geht, es ist im Übrigen nicht einfach, aber über Prag ist das möglich, Ausschnitte von deutschen Zeitungen damals in Brünn, Prag und so weiter fotokopieren lassen. Und da war eine ganz winzige Meldung in der Brünner Zeitung oder ich weiß, in einer Prager Zeitung, das kann ich nicht mehr sagen. Es stand da, dass ein Serbe, der den Attentäter des Kronprinzen verteidigt hat, verprügelt worden sei von Deutschen und dass ihm Tschechen beigestanden hätten. Das ist nun bei mir nicht der Fall. Ich meine, dafür steht die Zdenka, die dem Kind. Aber es ist also ein realer Hintergrund. Das ist bei Fiktion bei mir immer so. Ich finde und erfinde. Aber da ist ein realer Grund da. Das hat mich im Übrigen sehr beschäftigt, dass da offenbar, weil man diese Details, diese Kleinigkeiten, die am Rand eines solch weltentscheidenden Tags passieren, nicht unbedingt wahrnimmt. Die Lokalteile der Zeitung nehmen das wahr. Und das ist genau der Stoff, aus dem ja Erzählungen gemacht sind, Romane. Und den Stoff muss man dann erkunden. Nee, da gibt es keine Tricks und keine Kniffe. Das bin ich sicher. Außerdem habe ich das nur einmal gemacht und ich bin auch nicht ganz sicher, ob ich dazu sehr geeignet bin. Aber ich habe den Studentinnen und Studenten, unabhängig davon, dass wir dann Texte durchgingen und ich sozusagen den Lektor spielte, immer eines gesagt, und das halte ich für sehr wichtig. Sie haben ihre, wie die Germanisten sagen, ihre Handschrift. Die hat auch jemand, der anfängt. Der sucht seine Handschrift und sie steckt schon drinnen. Sie steckt schon in den Versuchen drin. Die wird aber erst zur Handschrift, wenn sie eines ganz selbstverständlich tun, den, das ist gar nicht so einfach zu sagen, den Kontakt zwischen Emotion und Wort, die Spanne und die Spannung zwischen Emotion und Wort nicht nur artifiziell zulassen, das haben wir vieles. Sondern sich zutrauen, dass das passieren kann. Und das macht eben die Prosa von Fontane oder Josef Roth oder wen auch immer, da gibt es unendlich viele Beispiele, macht das aus. Ich kann mit einer Prosa, die nur gedacht ist, nicht sonderlich viel anfangen. Und das ist im Moment ja ein bisschen wieder die Neigung da, das hört auch wieder auf, dass man sich hinsetzt und sagt, so, jetzt schreibe ich dies und dies und dies und eigentlich Stoff unbeschwert schreibt. Man kann aber nur Stoff beschwert schreiben. Das geht sonst nicht. Das können Sie natürlich dann regeln und dirigieren, und rational machen und nicht rational machen, je nach Begabung und Kunstverstand. Aber diesen Kontakt, der darf auch kein Wackelkontakt sein, der muss da sein, zwischen Emotion, Gedächtnis und Sprache, der darf nie reißen. Sonst ist die Sprache eben möglicherweise schön, aber für meine Begriffe unendlich kalt. Und man kann es lesen, ja. Sie sagten eben, dass die wirklich interessanten Geschichten im Lokalteil der Zeitung sind. Und so verstehe ich auch Ihren Text oder Ihre Texte, nämlich dass Geschichte sich doch im Mikrokosmos schildert, in privaten Räumen. Ich reflektiere, nun gibt es Kollegen, die schauen weniger in den Lokalteil als vielleicht auf die Leitartikel und machen daraus Romane, schlechtere Romane. Deswegen, also ich habe hohen Respekt für Ihre Methode und auch gleichzeitig schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt doch mit einer sehr globalen Frage komme, nämlich nach der Erfahrung Deutschland, um die es ja hier heute Abend auch gehen soll. Ja. Also deshalb ganz allgemein gefragt und vielleicht regt es ja andere Fragen an. Wie sind Sie weniger als der Schriftsteller, sondern mehr als der Zeitzeuge mit dem Thema Deutschland umgegangen, vor 89, nach 89? Und hat Sie das Thema Deutschland, deutsche Identität vielleicht viel weniger umgetrieben als Kollegen wie Martin Walliger? Also mich hat es genauso umgetrieben, bloß ein bisschen, also ich muss schon sagen, mit anderen Erfahrungen, mit wirklich anderen Erfahrungen, und vielleicht mit einer größeren Distanz. Das sage ich jetzt nicht ironisch. Die Nähe eines Menschen vom Bodensee, er hat seine erste große Deutschlandrede im Bergen Enkheim gehalten. Da sind wir wahnsinnig aneinander geraten. Die Nähe eines Bodenseemenschen zu Thüringen, und das sagt er damals, er sagte unten in Thüringen, da haben wir darüber gestritten, ob Thüringen oben ist oder unten. Also ich bin immer für, der Norden ist oben, sage ich mir immer, aber ist ja egal. Dies ist bei ihm ist wahrscheinlich erst einmal eine fiktive Vorstellung gewesen. Was dem folgte, das ist, das kann ja sein, Sehnsucht, das auch zu haben, zu kennen, zu verspüren und so weiter. Diese Sehnsucht hatte ich nie. Ich bin ja in diesem Teil Deutschlands geboren worden, zur Welt gekommen, in Chemnitz. Bin in Hartmannsdorf bis zu meinem 10. Lebensjahr gewesen. Dann erst nach Mähren gekommen und dann nach Österreich und dann nach Württemberg. Ich habe eine andere Erfahrung von Dasein, Hiersein, Wegsein als Walser. Meine Erfahrung teilt sich mehr mit Grass. Was mich bei Günter Grass mitunter, wobei ich sagen muss, manchmal hat er außerordentlich hellsichtige und prophetische Sätze unter uns geschmissen, was mich an ihm mitunter ärgert, ist die didaktische Haltung. Er hat manchmal, und das ist nun sehr, sehr deutsch und hat mit Danzig so viel zu tun wie mit Dresden oder Stuttgart, die Attitüde eines deutschen Oberlehrers. Das ist mir fremd. Dass er andererseits, wenn Sie heute seine Sachen zurücklesen, seine politischen Arbeiten, manche sind längst den Orkus hinunter, weil woran sie sich erregt haben, einfach nicht mehr da ist. Aber vieles ist geradezu prophetisch. Auch in seiner im Übrigen Moderatheit. Ich fühle mich in diesem größer gewordenen Land, das immer sozusagen mein Beiderland war. Denn in dem einen Teil kam ich zur Welt, verbrachte meine Kindheit, in dem anderen Teil stritt ich mich mit der Gegenwart als Erwachsener. Ich fühle mich in diesem großen Land so fremd wie immer und so vertraut. Aber ich habe einfach noch immer das Empfinden, vieles, was hier passiert, läuft mir davon oder ich verstehe es nicht oder ich will es nicht verstehen. Anderes, was hier passiert, das hat mich immer beschäftigt, das ist beispielsweise der kontinuierliche deutsche Prozess des Verdrängens. Der ist immer da. Und Verdrängen bewirkt Erzählung, so verrückt sich das anhört. Aber ich habe schon gegen die Verdrängung meiner Vätergeneration erzählt, weil ich denen sagen wollte, was ihr nicht sagt, das möchte ich wenigstens erzählen. Und das setzt sich ja in unserem Land prima fort. Ob ich dazu komme, vieles zu erzählen, weiß ich nicht. Dies stellt etwas her, und damit ende ich, zum einen ein tiefes Vertraut- und Verwickeltsein und zum anderen Befremdung, das heißt auch Fremde. Das ist es. Der Sprachgebrauch existiert ja nach wie vor. Also wenn in München nach Halle oder Leipzig fährt, wird er ja noch immer in den Osten und nicht nach dem Norden. Ja, ja. Sie haben, ich sagte vorhin schon, vor 10 Jahren gab es hier eine wunderschöne Lesung in der Mordspastei zu Wendezeiten und im Literaturinstitut eine Rede, die ich dem Fragesteller nur empfehlen kann, zu meiner Land. Deiner Land. Deiner Land, unser Land, aller Land, wo das ein erster Reflex auf diese Zeiten war. Ja. Wie war das eigentlich bei DDR-Lesungen? Sie hatten ja doch eine Menge hier auch, ja, sagen wir, mit dem zu tun, was man so gemeinhin Nomenklatura nennt. Ja. Sie waren aber auch zu Kirchentagen. Ja. Sie haben in Studentenclubs gelesen. Ja. Wenn man jetzt manchmal so über diese DDR-Zeiten liest, dann klingt das immer so, als wäre das alles ein Brei gewesen, ein großer, dicker, fetter Deckel und alle hätten also nur in irgendwelchen Signalen verschlüsselt gesprochen. Hatten Sie den Eindruck, dass sich die Sprechart in diesen unterschiedlichen Lesekreisen glich oder gab es da schon Unterschiede? Es gab ganz beträchtliche Unterschiede. Also das habe ich auch nie so gehört und wahrgenommen. Es gab einmal die Nomenklatura oder die Funktionäre, freundliche Begleiter, weiß der Himmel, was die alles mitgeteilt und gedacht haben. Es gab Menschen und Fachmenschen in den Verlagen, die mich zum Teil sehr interessierten, zum Teil eben auch Funktionäre oder Großmänner waren. Es gab die Studenten, es gab junge Kollegen wie Hilbig, Kolbe und andere, die ich hier sah, die wiederum ganz anders sprachen. Es gab, das werde ich nie vergessen, als ich in Weimar, das war glaube ich 88, im Bauhaus las, die hat mich eingeladen, da die Studenten und der Prorektor hatte zugestimmt und da stand, ehe ich vorlas, habe ich eine Erzählung gelesen, die heißt Ottla, ehe ich vorlas, stand ein junger Mann auf und sagte, so wie ich es jetzt sage, Herr Erdling, wissen Sie, dass hier in dem Raum, das war so eine Aula, Leute vom Stasi sitzen? Da war auch ein mich begleitender jüngerer Mann dabei, der ist also wirklich, den hat, ich merkte das richtig, der ist steif geworden. Und dann sagte ich, ja, das kann sein, also ich halte es durchaus für möglich. Und darauf machte der was ganz toll, er sagte, wissen Sie, wer die sind? Und dann sagte ich, nee, dann sagte er, der. Darauf stand eine sehr alte Dame auf. Ich habe es ganz kurz später erfahren, wer sie ist. Das war die alte Frau Fürnberg, von Louis Fürnberg, die Frau, und empörte sich ganz außerordentlich über diese Frechheit dieses jungen Mannes. Mich hat viel mehr beschäftigt, was aus ihm wird. Ich habe den Prorektor dann gefragt, was geschieht mit dem. Dies sind so für meine Erfahrung ganz typische Gespräche gewesen, die gehen konnten und nicht gehen konnten, wo Menschen, von denen ich was ganz anderes annahm, plötzlich ungeheuer offen waren. Um noch eine Geschichte, das ist eine Leipziger Geschichte, ich saß hier im Haus eines Verlegers, da war Stefan Hermlin da, auch Herr Höpke und einige andere Herren und da ging es um Wolfgang Hilbig. Und ich hatte herzlich gebeten, dass man den Hilbig aus der DDR rauslassen soll, weil wir hatten ihm ein Stipendium gegeben. Herr Höpke sagte, das kann er nicht entscheiden, da bin ich also überfragt. Das muss eine höhere Instanz machen. Das war immer so, man konnte das ja weitergeben. Das habe ich alles hingenommen, war eigentlich immer empört und dann habe ich gesagt, eigentlich ist das obwohl jetzt Hebigs Büchlein hier erschienen ist, bei der Reklame, ich finde es eine unglaubliche Art von Zensur. Darauf sprang einer der Herren Verleger auf und sagte, Zensur gibt es bei uns nicht, Herr Hartling. Darauf lehnte ich mich zurück und sagte, das ist, jetzt können wir streiten über Vorzensur, aktuelle Zensur. Und so, das dürfte es doch schon geben wollen. War ganz freundlich noch. Und dann sprang ein Mann auf, von dem ich es am wenigsten in dem Moment erwartet habe, mit flammendem Gesicht, anders kann ich es nicht sagen. Das war Stefan Hermlin. Der schoss hoch und sagte, was lügt ihr hier? Was stellt ihr hier an? Natürlich gibt es Zensur, lieber Hartling. Und das müssen Sie wissen, das sollen Sie wissen. Alles wird zensiert. Dann saß die andere Gemeinde, der andere Teil der Gemeinde, natürlich ziemlich betropft da. Denn das war ein, sozusagen einer, der hätte betroffen sein können, aber der ja nun einer der großen Schriftsteller dieses Landes war. Ich hätte das von Stefan Hermlin vorher nie angenommen, dass er in solch einem Zusammenhang so grandios seiner Wut nachgibt. Ich habe es ihm nicht vergessen. Ja, also wenn aus dem Auditorium nichts mehr kommt, es war auch ein langer Tag für Peter Hartling. Der seit 10 quatsche ich, es ist voll. Schon in der Halle sehr viel tun musste. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren, dass Sie diese Reihe eröffneten. Ich hoffe, dass einige von Ihnen wiederzusehen sind, auch bei den anderen Autoren. Wie gesagt, die nächste Lesung ist von Katja Langemüller und die wird dann in der Kneipe Neue Szene stattfinden. Vielen Dank. Das ist ja ganz toll.